Das rekonstruierte Kinderferienlager am See Yeonpung wurde am 5. Juni eingeweiht. An der Einweihungsfeier beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Angehörigen der Baustoßtruppen, die Belegschaft des Kinderferienlagers, die jungen Urlauber und die Werktätigen in der Stadt Kaesŏn. Das Kinderferienlager, das in Harmonie mit der malerischen Landschaft vom See Yeonpung im originellen Baustil rekonstruiert wurde, verfügt über alle Bedingungen für das bequeme Leben der Urlauber. Dort gibt es ein Erholungsheim mit dem Erziehungskabinett für Kim Jong-il-Patriotismus, den mehr als 20 Schlafzimmern und den Räumen für elektronische Spiele, ein Clubhaus und einen Sportplatz. An demselben Tag begann im Kinderferienlager am See Yeonpung der Urlaub der Schüler in der ersten Periode.